3. Wörter bauen. Sprechen Sie die Wörter laut nach. Der Stuhl. Die Küche. Der Küchenstuhl. Der Schrank. Die Küche. Der Küchenschrank. Der Tisch. Die Küche. Der Küchentisch. Die Lampe. Die Küche. Die Küchenlampe. Der Schreibtisch. Die Lampe. Die Schreibtischlampe. Das Regal. Die Bücher. Das Bücherregal. Das Zimmer. Die Kinder. Das Kinderzimmer. Das Zimmer. Arbeiten. Das Arbeitszimmer. Das Zimmer. Schlafen. Das Schlafzimmer. Das Zimmer. Wohnen. Das Wohnzimmer. Das Zimmer. Essen. Das Esszimmer.